So spricht Jahwe, schon reize ich wieder Babel und die Bewohner des Herz meiner Widersacher, die Wut eines Verderbers an und sende Worfler wieder Babel, dass sie es worfeln und sein Land ausleeren. Wenn die zur Unheilszeit es rings umzingel, soll niemand seinen Bogen spannen, noch in seinem Panzer sich erheben. Doch schont seine jungen Männer nicht, vollstreckt an seinem ganzen Kriegsheere den Bann, dass Erschlagene im Lande der Chaldäer hinfallen und Schwerverwundete auf seinen Gassen. Denn Israel und Juda sind nicht von ihrem Gotte, von Jahwe der Herrscharen, verlassen, weil ihr Land voll von Verschuldung ist gegen den Heiligen Israels. Flieht aus dem Bereiche Babels und rettet ein jeder sein Leben. Lasst euch nicht um seiner Verschuldung willen vernichten, denn eine Zeit der Rache ist für Jahwe, was es verübt hat, zahlt er ihm heim. Ein goldener Becher war Babel in der Hand Jahwes, der die ganze Erde berauschen sollte, vom Weine darin tranken die Völker, darum gebärdeten sich wie Rasende die Völker. Plötzlich ist Babel gefallen und war zerschmettert, heult über es. Holt Balsam für seinen Schmerz, vielleicht ist zu heilen. Wir wollten Babel heilen, aber es war nicht zu heilen, lasst es, dass wir ein jeder nach seiner Heimat ziehen. Denn bis an den Himmel reicht das Gericht, von dem es betroffen, und bis zu den Wolken erhebt es sich. Jahwe hat unsere gerechte Sache ans Licht gebracht, kommt lasst uns in Zion das Tun Jahwes, unseres Gottes, erzählen. Säubert die Pfeile. Nehmt die Schilde auf. Jahwe hat die Wut der Könige der Meder angereizt, denn wieder Babel ist sein Beschluss gerichtet, dass er es verderbe. Denn die Rache Jahwes ist es, die Rache für seinen Tempel. Wieder die Mauern Babels pflanzt ein Panier auf. Verstärkt die Bewachung. Stellt Wachtposten auf. Richtet den Hinterhalt ein. Denn Jahwe hat beschlossen und führt aus, was er den Bewohnern Babels angedroht hat. O die du an großen Wassern wohnst, reich an Schätzen, gekommen ist dein Ende, das Maß ist da, dich abzuschneiden. Jahwe der Heerscharen schwört bei sich selbst, fürwahr, wenn ich dich mit Menschen anfüllt hätte wie mit Heuschrecken, man wird dennoch Siegesgeschrei über dich anstimmen. Der die Erde durch seine Macht erschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat, wird seine Donnerstimme laut, antwortet Wasserbrausen am Himmel, und Wolken lässt er vom Rande der Erde heraufziehen, schafft Blitze, einen Weg zu bahnen dem Regen, und entlässt den Wind aus seinen Vorratskammern. Verblüfft steht da jeder und kann es nicht begreifen, schämen muss sich jeglicher Schmelzer wegen seines Gebildes, weil Trug seine Gussbilder sind und kein Odem in ihnen ist. Eiteldunst sind sie, Metschwerk der Verhöhnung, wenn die Zeit ihrer Heimsuchung kommt, ist's aus mit ihnen. Aber nicht gleich diesen Jakobs Anteil, sondern der Schöpfer des Alls ist er, und Israel ist sein Eigentumsstamm, Jahwe der Herrscharen ist sein Name. Als Hammer galtst du mir, als Kriegswaffe, dass ich mit dir Völker zerhämmerte und Königreiche mit dir vernichtete, dass ich Rosse samt ihren Reitern mit dir zerhämmerte, dass ich Wagen samt ihren Fahrern mit dir zerhämmerte, dass ich Männer und Weiber mit dir zerhämmerte, dass ich Greise und Knaben mit dir zerhämmerte, dass ich Jünglinge und Jungfrauen mit dir zerhämmerte, dass ich Hirten samt ihren Herden mit dir zerhämmerte, dass ich die Ackerer samt ihren Gespannen mit dir zerhämmerte, dass ich Statthalter und Vögte mit dir zerhämmerte. Aber ich will Babel und allen Bewohnern Chaldeas alle die Bosheit, die sie vor euren Augen an Zion verübt haben, vergelten. Ist der Spruch Jahwes. Fürwahr, ich will an dich, du Berg des Verderbens, ist der Spruch Jahwes, der du die ganze Erde ins Verderben gestürzt hast, und will dich meine Macht fühlen lassen und dich von den Felsen hinabwälzen und dich zu einem Berge der Brandglut machen, von dir soll man keinen Stein zum Eckstein, noch einen Stein zu Grundmauern holen, sondern eine immerwährende Einöde sollst du werden. Ist der Spruch Jahwes. Pflanzt ein Panier auf Erden auf. Stoßt in die Trompete unter den Völkern. Weit Völker wieder es. Ruft wieder es die Königreiche von Ararat, Mini und Askenas herbei. Bestellt Heerführer wieder es. Lasst Kriegsrosse anrücken, borstigen Heuschrecken vergleichbar. Weit Völker wieder es, die Könige Mediens, seine Statthalter wie seine Vögte und den gesamten Bereich ihrer Herrschaft. Da zittert und bebt die Erde, denn es gehen an Babel die Gedanken Jahwes in Erfüllung, indem er das Land Babel zur Einöde macht, entvölkert. Die Helden Babel stehen davon ab, zu kämpfen, sitzen untätig in den Burgen, verdorrt ist ihre Heldenkraft, sie sind zu Weibern geworden, schon hat man seine Wohnungen in Brand gesetzt, zerbrochen sind seine Riegel. Ein Läufer läuft dem anderen entgegen und ein Bote dem anderen, um dem Könige von Babel zu melden, dass seine Stadt an allen Enden eingenommen und die Pforten besetzt seien, dass man die Sümpfe ausgebrannt habe und die Kriegsleute bestürzt seien. Ja, so spricht Jahwe der Heerscharen, der Gott Israels, die Tochter Babel gleicht einer Tenne zur Zeit, da man sie feststampft, eine kurze Zeit noch, so kommt auch für sie die Zeit der Ernte. Nebukadrezar, der König von Babel, hat uns gefressen, uns verjagt, er machte aus uns ein leeres Gefäß, hat uns wie ein Drache verschlungen, hat seinen Bauch mit uns angefüllt, aus dem Land, das unsere Wonne war, hat er uns fortgetrieben. Meine Vergewaltigung und mein Fleisch komme über Babel, spreche die Bewohnerschaft Zions, und mein Blut über die Bewohner Chaldeas. Spreche Jerusalem. Darum spricht Jahwe also, fürwahr, ich will deine Sache führen und Rache für dich nehmen, ich will seinen Strom vertrocknen und seinen Brunnquell versiegen lassen. Und Babel soll zu einem Steinhaufen werden, zu einer Wohnstätte für Schakale, ein Gegenstand des Entsetzens und des Gezisches, ohne Bewohner. Noch brüllen sie allesamt jungen Löwen gleich, knurren wie Löwenkätzchen, doch wenn sie glühen vor Gier, will ich ihnen einmal zurichten und ihnen Rauschtrank zu trinken geben, dass sie frohlocken, dann sollen sie in einen immerwährenden Schlaf sinken und nicht mehr erwachen. Ist der Spruch Jahwes. Ich lasse sie wie Lämmer zum Schlachten niedersinken, wie Widder samt Böcken. O wie ward Sesach eingenommen und erobert, sie, der Lobpreis der ganzen Erde. O wie ward doch Babel zu einem Gegenstand des Entsetzens unter den Völkern. Das Meer stieg herauf über Babel, von seinen tosenden Wellen ward es überdeckt, seine Städte wurden zur Einöde, zu einem Lande der Dürre und Steppe, niemand wird mehr darin wohnen, noch ein Mensch sie durchwandern. Dazu suche ich den Bell in Babel heim und hole das, was er verschlungen, wieder heraus aus seinem Maul, und nicht sollen förderhin Völker zu ihm hinströmen. Auch die Mauer Babels fällt, zieht fort aus seinem Bereiche, mein Volk, und rettet ein jeder sein Leben vor der Zornglut Jahwes. Es verzage euer Herz ja nicht, dass ihr euch fürchtet bei dem Gerüchte, das im Lande kund wird, und wenn in dem einen Jahre das Gerücht sich verbreitet und danach in dem anderen Jahre jenes Gerücht, und Gewaltset im Lande verübt wird, und ein Machthaber wieder den anderen sich erhebt. Darum, fürwahr, es kommt die Zeit. Da werde ich die Götzenbilder Babels heimsuchen, und sein ganzes Land wird zu Schanden werden, und alle seine Erschlagenen werden mitten in ihm fallen. Da werden dann über Babel Himmel und Erde samt allem, was in ihnen ist, frohlocken, denn vom Norden her brechen die Verwüster über es herein. Auch Babel muss fallen, ihr Erschlagenen Israels, wie um Babels Willen Erschlagene auf der ganzen Erde haben fallen müssen. Ihr dem Schwert Entronnenen, zieht ab, haltet euch nicht auf. Gedenkt in der Ferne Jahwes, und Jerusalem sei eures Herzens Anliegen. Wir sind tief beschämt, denn Beschimpfung haben wir vernehmen müssen, Schmach bedeckt unser Angesicht, denn Fremde sind über die Heiligtümer des Tempels. Jahwes hergefallen. Darum, fürwahr, es wird die Zeit kommen, ist der Spruch Jahwes, da will ich seine Götzenbilder heimsuchen, und in seinem ganzen Lande sollen Durchbohrte stöhnen. Mag Babel auch zum Himmel emposteigen und mag es auch seine Befestigung unersteiglich hoch machen, von mir her werden Verwüster über es hereinbrechen. Ist der Spruch Jahwes. Horch! Geschrei von Babel her und gewaltige Zerschmetterung aus dem Lande der Chaldäer. Ja, Jahwe verwüstet Babel und tilgt aus ihm das laute Lärmen, es tosen ihre Wogen großen Wassern gleich, brausend erschallt ihr Kriegsruf. Denn der Verwüster bricht über es, über Babel, herein, und seine Helden werden gefangen, zersplittert ihre Bogen, denn Jahwe ist ein Gott der Vergeltung, pünktlich zahlt er heim. Seinen Oberen aber und seinen Weisen, seinen Statthaltern, seinen Vögten und seinen Helden will ich Rauschtrank zu trinken geben, und sie sollen in einen immerwährenden Schlaf sinken und nicht mehr erwachen. Ist der Spruch des Königs, des Name Jahwe der Heerscharen ist. So spricht Jahwe der Heerscharen, die weite Mauer Babels wird bis auf den tiefsten Grund zerstört und ihre hohen Tore in Brand gesteckt werden, und so erfüllt sich, Völker arbeiten für nichts, und für das Feuer mühen sich ab Nationen. Das Wort, welches der Prophet Jeremia Serais, dem Sohne Nerias, des Sohnes Mahaseias anbefahl, als dieser im Auftrage Zedekias, des Königs von Juda, im vierten Jahre seines Königtums, nach Babel ging, Seraja aber war Reisemarschall. Es schrieb aber Jeremia all, das Unheil, das über Babel hereinbrechen sollte, in ein Buch, alle jene Reden, die in Betreff Babels aufgeschrieben sind. Und Jeremia sprach zu Seraja, wenn du nach Babel kommst, so sei darauf bedacht, alle diese Worte zu lesen, und sprich, Jahwe, du selbst hast diesem Orte gedroht, ihn ausrotten zu wollen, so dass ihn nichts mehr bewohne, es sei Mensch oder Vieh, denn, sprachst du, eine immerwährende Einöde sollst du werden. Und hast du dieses Buch zu Ende gelesen, so binde einen Stein daran, und wirf es in den Euphrat und sprich, so soll Babel versinken und sich infolge des Unheils, das ich über es hereinbrechen lasse, nicht wieder erheben. Bis hierher reichen die Worte Jeremias.